Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen zu einer neuen Talkwoche. Wir haben heute Montag. Montag heißt Freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann könnt ihr das auch gerne tun. Ihr müsst nur diese Nummer hier wählen, 0800 220 5050. Und dann unterhalten wir uns über das Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Gunnar hat angerufen. Gunnar ist der Erste heute Nacht und Gunnar ist 26 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian. Ja. Hallo Gunnar, um was geht's? Bei mir ist Folgendes. Alle meine Freundinnen und auch meine Freunde sagt, seitdem ich auf dem Friedhof arbeite, also ich buddel da die Leichen ein, wäre ich total abgestumpft. Mhm. Wie lange arbeitest du denn schon da? Jetzt sind es 3 Jahre. 3 Jahre? Mhm. Das heißt, du bist ein klassischer Totengräber. Ja. Das heißt, du hebst die Gräber aus. Ja. Du bettest aber auch. Ja, erzähl du mal, was du alles machst. Also ich heb das Grab aus, lass den Sarg runter und buddel das Grab wieder zu. Ja. Musst du auch Umbettungen machen? Müssen wir auch machen. Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Ist es so? Es ist alles ein bisschen schwierig. Wo ich angefangen habe, ich habe auch nie damit gerechnet, dass da in den Gräbern noch alte Knochen zu finden sind oder Schädel oder sowas. Ach so, in denen die neu ausgegraben werden. Ja, genau. Weil das Gräber sind, die schon vor Jahrzehnten oder noch längerer Zeit mal benutzt worden sind. Ja, genau. Ja. Gunnar, mach mal bitte den Fernseher, das Radio ganz leise. Das habe ich alles auf. Ja, ich höre nämlich mein Echo im Hintergrund. Na egal. Weil diese Knochen dann noch nicht verwest sind, findet man, oder verkommen sind, findet man die beim Ausgraben. Ja. Was macht man damit? Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Warum nicht? Also, der Sand wird ja aufgehäuft, weil das hier ja wieder ins Grab reinkommt. Ja. Und da werden die Knochen wieder, die alten, mit reingetan. Ach, die kommen dann quasi auf den neuen Sarg drauf. Ja. Das wissen natürlich nicht die Angehörigen dessen, der gerade bestattet wurde. Nein, weil das wird ja alles abgedeckt und so, da sieht man ja auch nichts von. Ja. Was ist für dich das Schwierigste an dieser Arbeit? Das Schwierigste, der Umbettung und auch wenn man mal so manchmal hat man da findet man fast alles bis auf Finger und Zehen wieder da, also an Knochen. Habe ich auch schon gehabt. Du machst das 3 Jahre, arbeitest seit 3 Jahren auf dem Friedhof. Ja. Was war das Widerlichste, wenn man das so sagen kann, oder das für dich Schauderhafteste oder vielleicht auch Ekelhafteste, was du bisher erlebt hast? Das Ekelhafteste war, wir mussten ein Grab ausheben und von nebenan war der Sarg verrutscht. Mhm. So, also im Nebengrab war der Sarg verrutscht? Ja, der durch die Feuchtigkeit und die Nässe ist der halb zum anderen Grab. Dann Ach so. Wurde das abgehauen und der ganze Saft lief da dann raus. Mhm. Weil der da gerade mal 5 Jahre lag oder so. Mhm. Und der Geruch alleine, das war das Widerlichste. Mhm. Wie ist das, wenn ihr eine Umbettung macht? Das heißt, wenn ein Grab geöffnet wird, um den Leichnam und den Sarg eventuell, falls er noch vorhanden ist, an einer anderen Stelle zu bestatten. Hast du dann direkt auch Kontakt, körperlichen Kontakt mit den Händen, mit der Leiche? Ja, ne? Nein, das dürfen wir gar nicht machen. Wie geht das dann? Wie macht man das? Ja, wir buddeln bis auf 10 cm da ungefähr ran, weil man weiß ja ungefähr, wo der Sarg liegt. Mhm. Und dann kommt eine andere Firma, die das extra macht. Ach so. Achso, das heißt also, dieser ganz schlimme, so wie ich es mir vorstellen würde, schlimme Kontakt entsteht da gar nicht. Den habt ihr gar nicht. Nein. Mhm. Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, deine Freunde meinen, seitdem du auf dem Friedhof arbeitest, seist du total abgestumpft. Ja, weil es gibt ein Beispiel, ein guter Freund von uns ist gestorben. Mhm. Und ich war irgendwie nicht traurig. Mein einziger Kommentar war irgendwie unbewusst. Ja, ich habe mir gerade sein Loch gebuddelt. Stimmte das? Ja, hatte ich auch. Hattest du wirklich? Mhm. Ja. Mhm. Obwohl ich nicht wusste, weil bei uns auf dem Friedhof ist das, wir wollen gar nicht wissen, für wen. Mhm. Wie die Löcher machen. Hast du eine Freundin? Ja. Wie geht die damit um, dass ihr Freund den ganzen Tag auf dem Friedhof arbeitet? Also, sie sagt, sie kannte mich ja, wo ich gemacht hatte. Ich hatte aber schon mal vorher eine Freundin, die hat deswegen Schluss gemacht, weil sie konnte da nicht mit umgehen. Mhm. Die hat deshalb Schluss gemacht? Ja. Weil sie sich diese Gedanken nicht machen wollte, was du den ganzen Tag tust, oder weil du vielleicht auch irgendwie Kleidung mit nach Hause bringst, die in einer gewissen Weise riecht oder so? Ja, sie beides wohl. Mhm. Sie konnte da nicht mit umgehen, so. Du arbeitest auf dem Friedhof. Ja. Wenn das Friedhofgärtner wäre, dann würde es ja noch gehen, aber. Ja. Wie ist das bei dir? Gehst du gerne zur Arbeit? Oder ist es wirklich einfach nur so ein Job? Also für mich ist es eigentlich nur so ein Job. Ja. Der wird gut bezahlt, weil ich habe nichts gelernt und so. Der wird gut bezahlt. Ja, also er wird gut bezahlt. Ja. Das ist dann ja auch ein wichtiges Argument. Du hast das gerade gesprochen von dem Geruch, dass dir das einmal sehr, sehr, sehr zu schaffen gemacht hat. Mhm. Wie wird man diesen Geruch dann wieder los? Was machst du danach? Duschst du ganz lange oder atmest du irgendwelche, oder rauchst du danach stark oder atmest du irgendwelche Minzgerüche ein? Gibt es da einen Trick? Also, ich kann nur sagen, was ich da gemacht habe, das war Gott sei Dank ein Freitag. Ich habe mich das ganze Wochenende praktisch besoffen, weil ich habe den Geruch wirklich nicht mehr aus der Nase bekommen. Ja, ja. Und wenn man betrunken ist, dann geht es ja wohl. Dann denkt man da nicht dran, dann denkt man an was anderes, wenn man dann ein bisschen Party macht oder so. Ja. Schämst du dich auch, wenn du neue Leute kennenlernst und die fragen, hey, was machst du? Und du musst erzählen, wo du arbeitest? Nö, eigentlich nicht. Das nicht? Nö. Nun sagen die Leute, wie du es vorhin erzählt hast, dass du abgestumpft bist. Findest du das denn selbst auch oder findest du, dass man dich da ungerecht beurteilt? Ich weiß es nicht. Also ich höre mir ja gerne die Meinung von meinen Freunden und so an und die sagen, ich habe mich mehr zurückgezogen. Früher war ich jedes Wochenende Party, Highlife oder so. Mhm. Da ist jetzt vielleicht noch alle zwei Monate mal oder so. Stimmt das? Gibt es da einen Zusammenhang? Hat das mit dem Job zu tun? Ich weiß nicht, vielleicht komme ich da bewusst gar nicht hinter oder so, weil ich sitze lieber zu Hause. Ja, also du würdest du für dich sagen, im Prinzip ist alles im grünen Bereich. Ich habe einen Job, ich habe nichts gelernt, habe jetzt einen Job gefunden, bei dem ich gut Kohle verdiene. Mir macht das so seelisch, psychisch nicht sehr viel zu schaffen. Ist das so? Nö, ja, das Einzige, wo ich auch mal hintergekommen bin, dass mein Humor derber geworden ist. Also das ist das Einzige, da gebe ich Ihnen auch recht. Ja, aber das haben ja viele Leute, das haben auch Ärzte, Chirurgen haben das. Ja. Also du spürst so bei dir weniger den Leidensdruck, als denn, dass die Leute von außen das sagen, hier, da, der hat sich ein bisschen verändert. Ja, also das kommt mir von außen. Also ich selber finde eigentlich nicht. Kann ja auch sein, Gunnar, dass das eine Reaktion von außen ist, die auch auf so einer gewissen Unsicherheit beruht, dass die Leute damit nicht recht umgehen können, was du da machst. Und dich dann unter die Lupe legen und vielleicht die kleinste Kleinigkeit dann in dieser Weise auslegen und interpretieren. Wenn du nicht mehr so oft in die Disco gehst, dann sagen die gleich, das liegt bestimmt an dessen seelischen Problemen, weil er am Friedhof arbeitet. Du sagst, ich habe keinen Bock im Moment auszugehen, ich bin lieber zu Hause bei meiner Freundin. Ja, nee, da richte ich meine Freundin ja auf. Ich bin dann lieber zu Hause für mich alleine. Achso, ihr wohnt nicht zusammen? Nein, wir wohnen nicht zusammen. Ist das denn so, frage ich das nochmal, dass du dann, wenn du abends nach Hause kommst, schon ein bisschen grübelst und darüber nachdenkst, was du den Tag gemacht hast, welche Menschen da bestattet sind, was für ein Schicksal die hatten und so weiter? Nee, darüber grübel ich nicht, weil ich weiß ja auch nicht, was die für ein Schicksal hatten. Mhm. Hast du eigentlich selbst mehr Angst vor dem Tod, seitdem du das machst? Nein. Also da hatte ich nichts verändert. Hast du mal so einen Gedanke, na, irgendwann, vielleicht ist es noch lange hin, aber irgendwann werde auch ich hier so liegen und jemand anders buddelt an mir herum oder so? Ab und zu hat man den schon. So, was passiert denn, wann? Aber ist für dich nicht beängstigend? Nö, weil ich bin mit dem Herzfehler groß geworden. Ja. Was ist das schönste Erfolgserlebnis in dem Beruf eines Totengräbers? Gibt es das überhaupt? Nee, Erfolg. Erfolgserlebnis würde ich nicht sagen. Also ich kann wohl sagen, was das Schlimmste für einen toten Reaver ist. Nämlich? Und das ist immer, wenn irgendwelche Kinder oder Babys bestattet werden. Ja, ja. Ja. Also das ist immer absolut, dann braucht mich auch abends keiner anzusprechen oder so. Mhm. Also geht einem das dann schon nach, ne? Ja, weil, klingt jetzt ein bisschen derbe, aber andere Leute sind 80, 90, die haben dann ihr Alter erreicht, so ein 10-Jähriger hat ja aber noch nichts vom Leben gehabt. Mhm. Also Gunnar, ich habe so den Eindruck von dir, dass du das schon relativ professionell siehst, habe ich den Eindruck, glaube ich. Aber man weiß ja nicht, was so in den Tiefen so in einem rumort. Wenn du möchtest, kannst du gerne noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen. Möchtest du das? Ja, kann ich gerne machen. Gut, dann legst du es auf und die Anna ruft dich gleich an. Ja, ich bedanke mich. Okay, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ihr Lieben, 0800 220 5050, das hier ist eine Telefon-Talkshow live, ausgestrahlt aus Köln vom WDR und von 1Live. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de oder faxt unter 0800 220 5051. Nächste Anruferin ist Bianca. Bianca ist 22 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Hallo Bianca. Deswegen rufst du an, was ist dein Thema? Ja, mein Problem ist, ich habe einen Freund, mit dem bin ich bereits seit über 2 Jahren zusammen. Mhm. Und seine Mutter weiß nicht, dass es mich gibt. Aha, wie alt ist der Freund? 30. 30? Ja. Und die Mama von dem Freund weiß nicht, dass es dich gibt? Genau. Warum? Ja, er hat halt wahrscheinlich einfach Angst davor. Also ich bin seine erste Freundin. Ja. Und er weiß nicht, wie er mit der Situation umgehen soll. Aber wenn man seit 2 Jahren zusammen ist, dann ist ja nur schon viel passiert, man macht viel miteinander. Das heißt, alles läuft geheim. Du gehst niemals. Wohnt er noch bei seiner Mutter? Ja, teilweise. Was heißt teilweise? Ja, unter der Woche ist er woanders und am Wochenende ist ab und zu bei seiner Mutter. Das heißt, am Wochenende kannst du ihn dann doch nie besuchen, wo er gerade wohnt, nämlich bei der Mutter. Genau. Nervt dich das nicht? Doch schon. Also vor allem am Anfang hat mich das sehr genervt, weil ich da einfach überhaupt nicht damit umgehen konnte. Ich konnte es einfach nicht verstehen. Ich war dann oft auch ziemlich hysterisch und eifersüchtig, wenn er immer gefahren ist. Ja. Und mit der Zeit, als ich ihn eben näher kennengelernt habe und auch verstehen gelernt habe, wieso das so ist, ist nicht mehr so schlimm. Ja, versuche es mir und uns auch noch verständlicher zu machen. Du hast es gerade schon angedeutet oder umrissen. Was sind die Einzelheiten? Warum kriegt er es nicht fertig und sagt zu seiner Mutter hier, das ist Bianca, meine Freundin, seit 2 Jahren zusammen, wir lieben uns. Ich möchte sie dir vorstellen, warum nicht? Ja, ich glaube einfach, weil, wie gesagt, ich bin seine erste Freundin und ich glaube, er hat einfach Angst davor, wie seine Mutter reagiert. Aber was ist das für eine Angst? Ja, dass sie ihn vielleicht verstoßen könnte oder... Eifersüchtig ist? Ja, oder eifersüchtig ist. Mhm. Oder dass auch er Angst davor hat vor ihrer Reaktion, wenn sie mich was, sieht. Was könnte sie denn machen? Was wäre das für eine Reaktion? Ja, dass sie vielleicht sagt, sie ist total hässlich oder was weiß ich, die passt zu dir. Mhm. Und, ja. Er geht bei dir, bei deinen Eltern ein und aus. Ja. Ja, da ist er akzeptiert und alles ist wunderbar. Ja. Ja. Ist er das einzige Kind seiner Mutter? Nein, er hat noch einen Bruder. Älter oder jünger? Älter. Älter. Und ist das da auch so seltsam, dass die Mama da so große Macht hat? Nee, da komischerweise gar nicht. Der hat eine Freundin oder eine Frau? Ja, der hat eine Freundin und da ist alles in Ordnung. Ja. Und gibt es auch noch einen Vater? Nein, gibt es nicht. Den gibt es nicht? Nee. Mhm. Mich würde das, Bianca, wenn ich an deiner Stelle wäre, du hast ja gerade schon gesagt, dass es dich auch am Anfang genervt hat oder so, mich würde es sehr kränken. Mich würde es äußerst kränken und ich glaube, ich wäre sehr sauer. Bin ich auch oft. Sehr sauer wäre ich. Was ist das denn für ein Hampelmann? Entschuldige. Was ist das für ein Hampelmann? Das ist ein 30-jähriger Mann. Ein 30-jähriger Mann. Was macht er vom Beruf? Er arbeitet im Büro. Okay. Ein 30-jähriger Mann, ein erwachsener Mann, hatte Angst, der Mama die Frau vorzustellen, die er liebt. Du bist ja nicht irgendwie eine Affäre, irgendeine Bettaffäre, sondern du bist seit 2 Jahren mit ihm zusammen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr euch sehr lieb habt und dass er auch sagt, dass er dich sehr lieb hat. Ja. So. Und dann hat er Angst, zu seiner Mutter zu gehen und zu sagen, hier, das ist meine Frau. Ich glaube einfach, dass er auch psychische Probleme hat. Also ich weiß, dass er das nicht böswillig macht. Er leidet ja auch sehr darunter. Mhm. Und ich habe ihn jetzt auch dazu gebracht, dass er auch psychologische Hilfe annimmt. Aha. Und ist jetzt seit paar Monaten bei einem Therapeuten. Ah ja. Und ich hoffe, dass schon was hilft irgendwann. Was hat er denn für ein seltsam kurioses Verhältnis zu der Mutter? Bist du da mal hintergestiegen? Das muss ja dann ein irres Abhängigkeitsverhältnis sein, dass sie so die dominante Matrone da zu Hause ist, die herrscht, eine Herrscherin ist. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist einfach vielleicht schlecht, dass die Wissen ist. Aber warum? Jede Mutter freut sich doch, wenn ihr so ein tolles Mädel hat und glücklich ist. Ja, normalerweise schon. Ja, normalerweise. Aber vielleicht will sie ihn ganz für sich alleine. Das vermute ich auch. Und ist eifersüchtig auf, dass sie es vielleicht geschluckt hat bei dem älteren Bruder, aber er ist der Kleine. Und den will sie vielleicht halten. Genau, den will sie halten und da darf keine Frau reinfunken und jede Frau, die da kommt, die wird mies gemacht und so weiter. Mhm. Also ich halte das für hochneurotisch und ganz schlimm. Und dass er jetzt in einer psychologischen Betreuung da ist oder in einer Therapie oder was es auch immer sein mag, ist schon mal gut. Hoffentlich wird das auch da thematisiert. Weißt du das? Ja, so viel ich weiß, wird es schon thematisiert, aber der Psychologe ist irgendwie, also ich weiß, dass er auch über mich mit dem Psychologen redet und man sollte halt auch nicht unbedingt dann gleich mit mir und dass eine Psychologe schon mal gesagt haben soll, dass ich eigentlich nur ein weiteres Problem bin von ihm. Ja, netter Psychologe. Fand ich auch. Mhm. Würdest du dir sagen, dass eure Beziehung eigentlich, abgesehen von diesem Punkt, in Ordnung ist? Ja. Ja. Total in Ordnung. Also schöne Beziehung. Auf alle Fälle. Innigkeit. Sehr, sehr glücklich, innig, Harmonie, alles. Ja, also, alles toll. Funktioniert auch. Mhm. Mhm. Also, dann muss ich schon sagen, Bianca, ich würde an deiner Stelle auch noch mehr Druck machen bei ihm. Das ist er dir verdammt nochmal schuldig. Dass er da auch über seinen eigenen Schatten springt. Ich weiß ja nicht, welche, ob es nun wirklich hochkomplexe psychologische Probleme sind, die ihn da treiben, oder ob es einfach eine Schwäche ist, das weiß ich nicht. Aber er muss zumindest etwas zeigen, dass er auch etwas bewegen will, als Signal an dich. Das darf er nicht mit dir so lange machen, finde ich. Ich habe halt einfach Angst, wenn ich mehr Druck mache, dass ich ihn dann verliere. Tja. Aber was ist die Alternative? Die Alternative wäre, so etwas so laufen zu lassen? Nee. Der muss das ja lernen. Vielleicht ist er auch sehr verwöhnt von seiner Mutter, dass er so ein Nachzügler-Junge ist, dem sie alles in den Hintern gesteckt hat. Ist das so? Ist er sehr verwöhnt worden? Weißt du das? Nee, ich glaube nicht. Hm. Also hat er nicht gesagt, im Gegenteil. Also er musste schon immer viel tun auch. Wie ist denn das in eurer Beziehung? Ist er da auch sehr untertänig und macht immer eigentlich, abgesehen von dieser einen Sache, sonst alles so, was du möchtest? Oder ist das so ein gleichwertiger Kontakt? Nee, das ist schon sehr gleichwertig. Mhm. Bianca, ja. Ich würde mehr Druck machen an der Stelle. Auch auf die Gefahr hin, dass das irgendwie eskaliert. Aber so kann es ja auch nicht weitergehen. Mhm. Das ist sehr demütigend für dich, finde ich. Ja, schon etwas. Weißt du, wenn er jetzt ein sehr junger Mann noch wäre und da wäre alles so ein bisschen kompliziert zu Hause, okay, aber mit 30 Jahren habe ich da, wenn er nicht wirklich psychisch erkrankt ist, das setze ich erstmal voraus, habe ich da null Verständnis für. Und dann muss er sich selbst in den Hintertreten und muss da selbst seine eigene Befreiungsschlacht auch der Mutter gegenüber da mal in die Gänge setzen, finde ich. Mhm. Also machen wir ruhig ein bisschen mehr Druck. Okay. Ich finde es okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. Wen haben wir hier? Hier ist Jacqueline, 38 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Jacqueline. Hi. Um was geht's? Deswegen hast du angerufen. Mein Freund war in dem LKW-Unfall verwickelt, letzte Nacht auf der A2 bei Helmstedt. Da bin ich jetzt nicht informiert, was das genau für ein Unfall war. Erzähl mal. Das war ein Unfall mit 5 LKWs. Mhm. Und Der letzte LKW ist ungebremst in Stauende gefahren. Immer dasselbe. Und ja, mein Freund stand irgendwo davor mit seinem LKW. Also er stand nicht unmittelbar am Ende der Schlange, sondern mit irgendwie... Ich weiß es nicht genau. Ich habe noch keine Informationen. War das jetzt vor ein paar Stunden erst oder vor einem Tag? Vor einem Tag ungefähr, also knappe 24 Stunden hier. Ja. Was sind denn deine Informationen im Moment, die du hast? Meine Informationen sind die, dass er in Wolfsburg im Krankenhaus liegt. Ja. Dass er einen Lungenriss hat. Ja. Gebrochene Rippen, gebrochene Arme. Mhm. Eventuell Wirbelsäule noch. Mhm. Und liegt im künstlichen Koma. Von wem hast du das erfahren? Durch meine, ich sag mal, Schwiegermutter im Spee. Ja, also die hat dich dann direkt informiert. Hast du ein einigermaßen gutes Verhältnis zu ihr? Ja. Ja. Mhm. Weil ich habe im Krankenhaus angerufen, ich bekomme keine Informationen. Mhm. Du hast wahrscheinlich die Nachrichten dann auch intensiv verfolgt. Wie viel gab es auch Todesopfer bei diesem Unfall, bei diesem Riesenunfall? Ja, der LKW-Fahrer, der hinten ungebremst aufgefahren ist, der ist verstorben. Ja, und wie viele Verletzte sonst noch? Ist unterschiedlich. Also die Fernsehsender bringt unterschiedlich. Ein Schwerverletzter, zwei Schwerverletzte. Ja. Mit welcher Geschwindigkeit ist der hinten drauf gerast, der Last? Ich denke mal ungebremst. Was fahren LKWs? 80, 60? Das sollten sie wahrscheinlich zu mir gefahren. Mhm. Wohnst du weit von Wolfsburg entfernt? In Magdeburg. In Magdeburg. Das ist ein Endweg, ne? Ein bisschen schon, ja. Eine Stunde ungefähr mit dem Auto. Ja. Willst du morgen dahin fahren oder zusammen mit der Schwiegermutter? Mein Schwiegervater liegt auch im Krankenhaus. Und dadurch kann sie nicht mitkommen. Ja. Ich selber kann Auto fahren, fühle mich aber nicht in der Lage. Aufgrund dieses Schocks, den du jetzt auch erlebt hast? Ja. Oder generell? Ja, aber meine Freundin und ihr Freund, die fahren mich. Mhm. Morgen? Ja. Ja. Wie waren denn so die Aussagen der Ärzte gegenüber der Mutter? Er liegt jetzt im künstlichen Koma, das hört sich immer sehr schlimm an. Besteht denn eine Lebensgefahr? Also mittags war die Information außer Lebensgefahr. Mhm. Oh, das heißt, es war dann doch schon sehr, sehr heikel, ne? Wenn man sagt, jetzt nicht mehr in Lebensgefahr. Ja. Ja. Und wir haben ja nur versucht, hier jeden Fetzen von Nachrichten irgendwie zu erhaschen. Und wenn man denn sieht, wie er weggefahren wird auf der Trage zum KT hin, also zum Krankentransport. Das hast du im Fernsehen gesehen? Ja. Hast du ihn sogar erkannt im Fernsehen? Meine Tochter hat ihn erkannt. Oh je. Mhm. Mhm. Hast du es unmittelbar nach dem Unfall schon erfahren oder erst viele Stunden später? Später erst. Ja. Also es ist nachts um 2 ungefähr passiert. Ja. Und die erste Information von meiner Schwiegermutter habe ich so um 8:30 gekriegt. Mhm. Es ist wirklich katastrophal, dass man immer und immer wieder diese Unfälle hört, dass die Lastwagen hinten in Staus reinrasen. Ja. Ich weiß gar nicht, was dagegen zu tun ist. Es ist nur ein Grauen. Was dagegen zu tun wäre, liegt, ich denke mal, an der Regierung und an den Arbeitgebern. Ja, das, genau, weil die unter einem so großen Druck stehen, die LKW-Fahrer, übermüdet fahren, schnell fahren müssen und so weiter. Ja, das ist richtig. Ja. Ich meine, man schimpft immer auf die LKW-Fahrer, wenn, was weiß ich, ein LKW den anderen überholt. Mhm. Aber wenn man denn so einen Trucker kennt, der schon jahrelang eben auf dem LKW sitzt und... Das heißt, du hast diesen Druck auch quasi hautnah mitbekommen, dass dein Freund dir erzählt hat, hier, wir stehen... Ja, wenn er morgens aus dem Haus geht um 4:30 und kommt abends um 6 wieder und fährt 2 Stunden später schon wieder los, mhm. Mhm. Dann... Wie lange seid ihr schon zusammen? Im Januar wären es 5 Jahre. Ja. Das heißt, du hast schon oft und immer wieder wahrscheinlich auch Angst gehabt, ne, wenn du unterwegs bist. Ja, ja, ich wollte sie ja schon die Polizei anrufen und hinterher schicken. Du wolltest die Polizei hinterher schicken? Ja. Weil er so müde war, oder was? Nee, weil, das ist doch alles ein bisschen gefegt bei den Firmen. Ja. Ja, das ist ein großes Thema. Ja, meine, da kann man das, wie jetzt kann eigentlich nichts machen, aber... Ja, man wenn die Kontrollen schärfer werden, dann würde es auch anders sein. Ja. So, jetzt wollen wir in erster Linie an deinen Freund denken. Ja. Und wirklich alle zusammen die Daumen drücken, dass er das übersteht und dass es gut übersteht und dass er in ein paar Wochen wieder gesund ist. Ja. Und ihr fahrt morgen hin. Mhm. Und wahrscheinlich wird er morgen auch noch im künstlichen Koma liegen. So wie es sich angehört hat, wird er etwas länger im künstlichen Koma bleiben. Aber dennoch ist es gut, wenn man da ist und man vielleicht mal die Hände streicheln kann und einfach am Krankenbett steht. Mhm. Dann wünsche ich eine gute Fahrt morgen dahin, Jacqueline. Danke. Und wirklich von Herzen gute Besserung und gute Genesung für deinen Freund. Dankeschön. Alles Gute. Danke. Auf Wiedersehen. Frank ist hier. Der Frank ist 28 Jahre alt. Hallo. Hallo Frank ist hier, ja. Als erstes mal alles Gute der Jacqueline und gute Besserung ihrem verlobten Freund. Das hört sich ja richtig krass an, was da passiert ist. Ja. Ja, und Frank. Meine Sache ist, ich muss morgen gegen meinen ehemaligen Drogendealer aussagen. Gegen deinen ehemaligen Drogendealer? Ja. Das heißt, du hast eine ganze Weile auch mit Drogen zu tun gehabt? Ja. Ja, mit welchen Drogen? Partydrogen, Ecstasy, Amphetamine. Kokain auch? Speed. Ja, Kokain nicht so wirklich. Ja. Das war nie so mein Ding, das war mir zu übel. Das heißt, du hast die selbst nur für dich konsumiert oder warst du quasi auch so ein Zwischenhändler und hast die auch weiterverkauft dann? Ich habe die überwiegend für mich selber konsumiert und habe mir halt, wenn ich mal rausgegangen bin, abends oder so, vielleicht so ein bisschen meinen Abend finanziert damit, aber nie wirklich gedealt. Ja. Wie lange hattest du Kontakt zu diesem Dealer? Anderthalb Jahre, etwa ein Jahr aktiv etwa. Ja. Und wie ist das jetzt aufgeflogen? Ja, das war eigentlich mehr oder minder ein sehr dummer Zufall. Wir haben eine Bekannte besuchen wollen. Und die kam uns auf dem Weg zu ihr auf der Straße entgegen und raunte uns so im Vorbeigehen zu, dass wir nicht zu ihr gehen sollen, weil sie der Meinung ist, dass sie observiert wird. Mhm. Er war allerdings er ist extrem arrogant geworden im Laufe der Zeit, also sehr von sich eingenommen und sowas und wie man halt so wird, wenn man sich, wenn man selber sein bester Kunde ist. Mhm. Und ja, ist halt doch mit rein und da sind wir dann erwischt worden und der hatte gerade bekommen erst und jede Menge Zeug auf Tasche. Was heißt erwischt? Ist die Wohnung gestürmt worden oder was? Ja, so in etwa. Ah ja. Und dann, wie geht das dann weiter? Die Wohnung wird gestürmt? Da kommen Leute vom SEK oder was waren das für Leute? Ja, nee, das waren Beamten zivil. Das war eigentlich ein ganz normaler Zufall. Die waren hinter ganz anderen Leuten her. Ach so. Ein paar Autoknackern, die bei den Mädels vorher waren. Ja. Die waren nur da, weil die kennen sich von der Schule. Und die haben einen gekifft und dann waren die wieder weg. Und musstest du dann mit auf die... Ich musste mit auf die Wache. Du musstest mit auf die Wache. Mhm. Ich war auch in Polizeigewahrsam. Aber dann war relativ schnell klar, dass du nur Kunde bist und dass du deinen Privatgebrauch gekauft dort hast und konsumiert hast. Ja, so ganz easy ist das nicht. Da hat zu dem Zeitpunkt, wo wir da erwischt wurden, also hochgenommen wurden, hat der auch bei mir, ja, ich sag mal, residiert. Was hat der residiert? Ja, bei mir, ich hab den bei mir wohnen lassen, weil er keine Wohnung hatte. Der kam gerade quasi aus dem Gefängnis. Ach so. Mhm. Aber U-Haft und hatte keine Wohnung und ich habe ihn dann bei mir wohnen lassen, weil letztes Jahr, als ich keine Wohnung hatte, hat er mich bei sich wohnen lassen. Ja. So eine Dankbarkeit, sag ich mal, irgendwie. Achso, das habe ich gerade nicht verstanden. Das hat dann auch in deiner Wohnung stattgefunden? Nein, das war in der Wohnung von dem Mädel. Der hat nur halt bei mir gewohnt. Ach so. Ich habe den bei mir schlafen lassen. Das verstehe ich, ja. Morgen musst du aussagen gegen ihn. Richtig. Wie ist dir dabei zumute? Ich habe Heidenschiss. Warum? Weil ich, ich habe mich schon das Gefühl, ich bin ja eigentlich fast sicher, dass im Publikum irgendwelche Leute sitzen werden, die irgendwie Bescheid bekommen haben. Pass mal auf, der Hauptzeuge, merkt euch den. Mhm. Wenn ihr den irgendwie kriegt, macht was. Mhm. Das ist aber nur so ein Gefühl. Ja, das ist ein Gefühl, aber ich kenne ihn halt mittlerweile auch recht gut. Mhm. Wie willst du dich jetzt morgen vor Gericht verhalten? Willst du wirklich alles sagen, was du weißt? Alles sagen, was ich weiß. Mhm. Gab es Momente in der letzten Zeit, wo du gezweifelt hast, ob du vor Gericht auftreten sollst oder ob du die Aussage verweigern sollst oder ob du lügen? Jede Sekunde. Mhm. Und was hat dich jetzt dazu bewogen, zu sagen, ja, ich mache es? Ganz einfach, weil ich unter diesem Abschnitt meines Lebens endlich einen Strich ziehen will. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich will, dass es endlich vorbei ist. Mhm. Wie viele Jahre hast du Drogen konsumiert? 10 Jahre. 10 Jahre? 10 Jahre, das ist eine lange Zeit. Das ist eine sehr lange Zeit. Ja. Ich werde mich auch jetzt im Januar, Februar um eine Therapie begeben. So schlimm ist es? Ja. Also das ist nicht runterzuspielen, mal irgendwie was Kleines gemacht, sondern das hat schon anderes... Ich habe über einen Zeitraum von mindestens 4 Jahren täglich Pep genommen, also Speed. Und das hat definitiv bleibende Schäden hinterlassen und diese Therapie habe ich mir auch selber auferlegt. Was würdest du sagen, was für Schäden das hinterlassen hat? Starke Konzentrationsschwäche, ja, zum Beispiel. Ich kann mir Gesichter zwar halbwegs merken, aber ich finde keine Namen mehr dazu. Mhm. Paranoia auf jeden Fall. Ich sehe irgendwie, ich stehe irgendwo in der Ecke, in der Disco oder was, und es unterhalten sich irgendwelche Leute und gucken mich irgendwie an. Vielleicht nur vorüberziehende Blicke, aber ich habe das Gefühl, die reden über mich, sowas zu machen. Ja, ja. Hast du den Konsum direkt nach diesem Ereignis, als der Dealer verhaftet worden ist, hast du den dann eingestellt, den Konsum? Oh, du wirst lachen. Ich habe den Konsum eigentlich erst wieder angefangen, nachdem er bei mir eingezogen war. Ich hatte da bis dahin fast ein ganzes Jahr Pause gemacht. Ja. Aber dann ist es passiert und er ist gefasst worden und danach war Schluss. Danach war Schluss. Ich habe seitdem nichts mehr angefasst und ich habe auch nicht vor, nochmal was anzufassen. Ist dir das leicht gefallen? Nach 10 Jahren könnte ich mir vorstellen, dass das nicht so einfach geht, von heute auf morgen zu sagen, ich mache es jetzt nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Oh ja, weißt du, wenn du lange, lange damit gemacht hast und nie was passiert ist und nach 10 Jahren auf einmal erwischt dich so ein Hammer, und du bist eigentlich sowieso gerade dabei gewesen, dein Leben wieder auf die Bahn zu kriegen, dann ist das doch schon ein gewaltiger Schritt in den Hintern. So, ja. So, jetzt reicht. Ja, klar. Du warst ja schon in der Phase der Besserung, sag ich jetzt mal. Und dann gab es diesen Rückschlag. Ja. Richtig. Was machst du vom Beruf? Ich bin momentan in der Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ah ja, das heißt, du hast so ganz krass ausgedrückt auch so die letzten 10 Jahre nicht viel auf die Reihe gekriegt, wegen des Drogenkonsums, kann man eigentlich das so sagen? Eigentlich gar nichts. Ich bin nach meiner Lehre, die ich abbrechen musste, in diese Techno-Party-Szene abgerutscht, also reingerutscht und habe dann irgendwann auch die Finger an Drogen gekriegt. Und wie hast du dich finanziert? Sozialhilfe, Gelegenheitsjob. Ich habe allerdings, muss ich sagen, auch eine ganze Zeit regulär gearbeitet. Ich war lange selbstständig im veranstaltungstechnischen Bereich. Ach so. Bühnenbau und so ein Kram. Und da kommst du halt auch mehr oder weniger automatisch an Drogen. Du hast dann 6 Tage Woche, 18 bis 20 Stunden am Tag. Also entweder du bist Top-Athlet oder du nimmst Drogen. Top-Athlet bin ich nicht. Ich will dir sagen, im Prinzip weißt du das ja selbst. Sonst hättest du das nicht so weit jetzt auch kommen lassen und du hast das gerade ja auch so ausgedrückt. Ich finde richtig, was du gemacht hast. Ich finde auch richtig, dass du das morgen vorhast zu tun. Und ich finde auch richtig, dass du vollkommen auspacken wirst und absolut die Wahrheit sagen willst. Ich finde es gut. Selbst auf das Risiko, dass es Komplikationen gibt, was nun nicht unbedingt sein muss. Die Gefahr besteht natürlich, klar. Ja, aber die Alternative, was ist die Alternative? Die Alternative ist, das Gericht zu belügen, sich irgendwie rauszuwinden, in neue Komplikationen zu geraten, in neue Abhängigkeiten vielleicht. Richtig, ich bin schon wieder in die Drogenszene abzurutschen. Nein, danke. Ja. Ich habe durch diesen Menschen meine beste Freundin verloren. Mit der habe ich nichts mehr zu tun, deswegen. Und allein das ist es mir wert schon. Jetzt wünsche ich dir, dass du da aus dem Pötten kommst morgen, richtig. Nicht nur morgen, sondern dass es die nächste Zeit dann auch gut geht. Ja. Und vor allen Dingen wünsche ich dir, dass du, ich meine, du bist ja noch jung genug, du hast vielleicht jetzt noch eine Chance, du hast jetzt die Notbremse gezogen, noch mal von unten anzufangen. Mhm. Ja, ich arbeite gerade auf eine Umschulung hin, die habe ich so schon bewilligt bekommen. Ja, das heißt, dir dann noch jetzt, also einen neuen Start zu ermöglichen für eine neue Zukunft. Ja. Das wünsche ich dir wirklich von Herzen, Frank. Und zieh das morgen gut durch. Ja. Tapfer. Auf jeden Fall werde ich das machen. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, kostenfreie Telefonnummer, wenn ihr gerne reden wollt mit mir, egal über was, ruft mich an oder faxt mir unter 0800 220 50 51. Klaus, 47 Jahre alt, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Klaus. Vielen Dank für deine tolle Sendung. Ich gehöre also auch zu den Leuten, die ab und zu mal gucken. Ja. Und ich habe leider ein sehr trauriges Problem, was leider, soweit ich das also verfolgen kann, immer mehr Männer bekommen. Und zwar, es ist so, meine Partnerin, die hat jetzt vor 3 Wochen ein Kind bekommen. Mhm. Und die Beziehung, ich gebe zu, die ist auch noch nicht so alt. Aber es ist euer Kind, euer gemeinsames Kind. Ja, das ist jetzt leider die Frage. Ach so. Also die hat sehr gut angefangen, die Beziehung. Wir haben uns wunderbar verstanden. Also es hat auch richtig gefunkt. Ja, wann? Wie lange läuft die Beziehung schon? Jetzt genau 1 Jahr ungefähr. Ach so, so frisch noch. Ja. Ja, ja, gebe ich zu. Also ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja. Und irgendwann wünscht man sich halt auch mal ein Kind. Also das geht ja wahrscheinlich auch sehr vielen Männern so wie mir. Ja. Und naja, also es lief wirklich sehr gut. Also wir haben uns auch so auf der menschlichen Ebene sehr gut verstanden. Wie alt ist sie? Sie ist 38, ja. hatte auch schon zwei Kinder und wir haben uns aber trotzdem, es ist ein Herzenswunsch, ein gemeinsames Kind gewünscht. Mhm. Und das, was ich eigentlich am meisten dran zu knabbern habe, ist, wir haben in der Anfangszeit ein sehr gutes Vertrauen aufgebaut. Also auch von ihrer Seite, wir waren beim AIDS-Test, dann als das Kind, als sie im Januar schwanger war, hat sie mich zweimal zur Frauenärztin mitgenommen. Wir waren noch einmal bei der Feindiagnostik gewesen. Mhm. Und es war also wirklich ein super Vertrauen da. Ja. Und dann auf einmal, im Mai ist das so gewesen, wir saßen zusammen auf dem Sofa, da sagt sie auf einmal zu mir, freust du dich denn über das Kind? Da habe ich gesagt, natürlich freue ich mich über das Kind. Mhm. Ach, du freust dich ja eigentlich gar nicht so richtig über das Kind. Und dann sagte sie zu mir, der sowieso, also noch ein anderer Partner, den sie mal vor Jahren gehabt hatte, ja, der hätte sich viel mehr über ein Kind gefreut. Er hätte sich sogar darüber gefreut, wenn das Kind von einem anderen Mann gewesen wäre. Ach. Und das ist natürlich jetzt, sagen wir mal so, aus männlicher Sicht, also zumindest aus meiner Sicht, finde ich das eigentlich ein ganz schöner Hammer. Und das war auch der eigentliche Vertrauensbruch. Und ja, warum hat sie das gesagt? Tja, das frage ich mich eigentlich auch. Mhm. Wenige Tage vorher oder später hat sie mir dann auch noch die vorzeitige Vaterschaftsanerkennung vorgeschlagen. Also das heißt also, bevor überhaupt das Kind geboren ist, dass ich die Vaterschaft anerkenne. Hast du das getan? Das fand ich natürlich auch schon merkwürdig. Ich fände ich auch merkwürdig, ja. Wenn ein gutes Vertrauensverhältnis da ist, eigentlich ja, macht man das doch so nicht. Eigentlich, so sehe ich das eigentlich auch. Hast du sie anerkannt vorher? Nein, natürlich nicht. Weil du schon plötzlich irgendwie skeptisch warst. Naja, also erstmal wusste ich gar nicht, was das ist, weil ich das eigentlich noch nicht gehört habe. Ja. Zwischenzeitlich hatte ich mal auch hier mit dem Jugendamt hier in Berlin telefoniert, das ist ja alles ein bisschen lockerer hier in Berlin. Die sagten mir, das kommt schon mal vor, aber dann bietet im Gegenzug die Partnerin das gemeinsame Sorgerecht an. Also wir sind nicht verheiratet. Mhm. Das hat sie nicht gemacht. Sie hat mich auch vor allen Dingen, was der eigentliche Vertrauensbruch auch ist, auch nicht darauf hingewiesen, was das für Konsequenzen für einen nicht verheirateten Mann hat. Also sie hatte sich schon sehr kundig gemacht, dass sie überhaupt diese Regelung, diese Möglichkeit kannte. Ja, also die meisten Leute kennen das wahrscheinlich gar nicht, dass das geht. Naja, gut, also das ist richtig, ne? Und das finde ich eben so traurig. Und in dem Moment war also das Vertrauen gebrochen. Jetzt habe ich gesagt, so eine Scheiße, was machst du denn jetzt? Also direkt die Beziehung deswegen aufgeben, kannst du ja nicht, da ist ja ein Kind unterwegs. Ja. Also habe ich die berühmte gute Biete zum bösen Spiel gemacht und habe gedacht, dann wartest du mal ab, was dann jetzt noch so kommt. Also so an Bemerkungen und so weiter. Und das lief also gar nicht so gut und 14 Tage vor der Entbindung ist es zu einem Streit gekommen. Eigentlich ein relativ nichts Besonderes, also das ist so, wir waren eigentlich noch nicht so gut auf die Geburt vorbereitet. Wir hatten zwar schon einen Kinderwagen und so ein kleines Bettchen, aber eigentlich wollte man noch so ein paar Möbel und so was kaufen, so ein paar Kommoden für die Kindersachen. Das lief alles einfach nicht so gut. Sie ist irgendwie nicht aus der Hüfte gekommen. Und naja, dann hat sie mich aus der Wohnung verwiesen, was mich schon mal sehr getroffen hat, weil vor allen Dingen 14 Tage vor der Entbindung verweist man doch keinen werdenden Vater aus der Wohnung. Ja. Daraufhin habe ich dann einen Brief zurückgeschrieben und habe darin gesagt, also aus dem und dem Grund, wegen diesen zwei dusseligen Bemerkungen vom Mai, hätte ich gern einen Vaterschaftstest. Mhm. Daraufhin hat sie dann die Beziehung beendet, hat mir die Sachen vor die Tür gestellt. Nein. Ja, ist leider traurig. Also, ich glaube, du brauchst den Vaterschaftstest gar nicht. Meinst du nicht, ne? Ja, also wie sich das anhört. Kann man vergessen, ne? Ja, also, hör mal, was ist denn das für ein Verhalten? Ja. Wenn, und vorher, vor dieser ominösen Szene da auf der Couch, hattest du den Eindruck, dass das alles gut ist zwischen euch? Ja, ja, super. Das ist das eigentliche, was mich rückwirkt. Und dann kommt dieser Ausbruch. Genau. Derjenige hätte sich auch gefreut, wenn es ein Kind von einem anderen Mann genau, war. Genau. Und damit fing es ja an. Genau. Ja. Jetzt sind ja schon ein paar Wochen vergangen. Wie ist der Kontakt im Moment? Der Kontakt ist völlig zusammengebrochen. Ja. Also erstmal ist es so gewesen, immerhin zu der Geburt hat sie mich sogar noch Bescheid gesagt, dass das Kind da ist. Mhm. Ich bin auch in ein Krankenhaus gekommen, aber Freunde haben mir auch schon gesagt, na, das ist wahrscheinlich mehr so Taktik, um mir eine lange Nase zu machen, damit du Gefühle für das Kind kriegst und freiwillig die Vaterschaft anerkennst. Mhm. Gut, dann bin ich also wieder nach Hause gegangen und dann hat sie auch wieder gar nichts von sich hören lassen, dann kam noch ein Brief. Ein mehrseitiger Brief, wo sie begründet hat, warum das sowieso mit uns nichts gibt, warum sie enttäuscht von mir ist und warum die Beziehung beendet ist. Und das hat mich also dann auch noch, und dann hat sie... Hat aber nichts in den Brief geschrieben zu dem Kind? Bitte? Hat aber nichts zu dem Kind? Doch. Sie hat da rein geschrieben, dass sie also einen Vaterschaftstest ablehnt mit der Begründung, das sei zu demütigend für sie. Ich denke mir auf der anderen und Seite... Und was ist das für dich? Bitte? Und was ist das für dich, die Situation jetzt? Ja, das Schlimme ist natürlich. Im Prinzip, Klaus, vergiss es. Das Schlimme ist ja eigentlich, dass ich jetzt nicht weiß, erstens mal, ist es mein Kind oder ist es nicht mein Kind? Mhm. Sehe ich es jemals wieder, sehe ich es nie mehr wieder. Das ist eigentlich die schlimme Situation. Hältst du die Variante auch für möglich, dass es dein Kind ist? Ja. Und sie aber aus irgendwelchen nicht erfindlichen Gründen dich los sein will? Genau, das kann passieren. Mhm. Also es kann passieren, dass sie noch mit ein oder zwei anderen Männern geschlafen hat, dass sie das möglicherweise selbst nicht weiß. Und ich finde das vor allen Dingen, das ist auch der Grund, warum ich das hier mal sagen will, ich finde das für das Kind eigentlich eine Katastrophe. Ja, natürlich, natürlich. Ja. Mhm. Ich weiß gar nicht, kann man eine Mutter dazu zwingen, so einen Test? Soweit ich habe beim Jugendamt mal telefoniert, da war ein total netter Typ dran, der sagte, das kann man nicht. Also sie hat tatsächlich die Macht, also auch keinen Vater zu benennen. Ja. Und ich habe also bis jetzt auch noch keinen Brief vom Jugendamt bekommen. Frauen haben da viel zu viel Macht und viel zu viel Möglichkeiten. Ja, leider. Also auch auf die Verein, dass man es jetzt hier unbeliebt machen. Ja, aber es ist so, es ist so. Es ist so, ja. Also ich finde das also schon ätzend, hätte ich auch nie gedacht. Und manchmal kommt ja das Thema hier so im Fernsehen, warum immer weniger Deutsche hier Kinder bekommen. Wenn man dann sich so eine Geschichte anhört, dann kann man das eigentlich auch verstehen. Und warum auch immer mehr Männer vorsichtiger werden. Ja, du bist den Launen der Frau ausgesetzt. Genau. Absolut, ja. Wenn die Grundlagen nicht stimmig sind. Was heißt das jetzt für dich? Heißt das, dass du dich jetzt zurückziehst? Ja, zwangsläufig musst du es tun, ne? Erstmal ja. Ich bin auch im Moment in ärztlicher Behandlung. Mhm. Und will auch mal sehen, dass ich was beim Therapeuten mache. Gott, aber wie enttäuschend auch für dich. Natürlich. Da hast du eine Frau. Mal davon ausgehen, ich bin 47, ich habe ja noch kein Kind, ich wollte es mal probieren. Und nein, wenn man ein ganzes Jahr gut zusammen war und das eine schöne harmonische Beziehung war. Und dann, ich hätte ja sonst nicht riskiert. Ja, und dann plötzlich so eine Zickerei, vor allem wenn du das überhaupt nicht vorher geahnt hast. Genau, ne, dass, genau. Ja, ist so. Und in dem Brief hatte dann auch noch geschrieben, also erstmal, also sie hat mich ja aus der Wohnung heraus komplimentiert. Mhm. Also sie hat mich aus ihrer Wohnung verwiesen und behauptet also in dem Brief, ich hätte sie sitzen gelassen. Mhm. Und ich habe ihr auch in dem Brief darauf zurückgeschrieben, das kann auch jetzt ruhig mal jeder hier im Radio zuhören. Also es gibt sehr viele alleinstehende Frauen mit Kindern am Prenzlauer Berg, also hier in Berlin. Mhm. Und ich finde das echt, das heißt dann immer, die armen Mütter, die werden von den Männern geschwängert und sitzen gelassen. Mhm. Und ich möchte diese Geschichte auch mal erzählen, damit viele Leute mal sehen oder hören, wie das auch mal abgehen kann. Also ich finde das also wahnsinnig unfair. Ja. Und dann hat sie mir auch noch geschrieben, ich hätte sie in die Sozialhilfe geschwängert, das auch noch. Mhm. Ne? Weil sie ist natürlich klar, sie kann jetzt ihren Job nicht ausüben, aber ich habe ihr natürlich auch angeboten. Natürlich ist ganz klar, dass sie von meinem Einkommen und so weiter, wenn man zusammen ist, teilhaben kann, ist für mich kein Thema. Ne? Aber ich finde diese Reaktion, das finde ich absolut ätzend. Also grundenttäuscht, die Geschichte ist gut erzählt, nämlich, wie du es gerade schon gesagt hast, dass es diese andere Seite eben auch gibt, die oft verschwiegen wird und die oftmals auch nicht erzählt werden soll, ne? Weil man das natürlich nicht so darstellen möchte. Ja, zieh dich zurück, warte erstmal ab und vielleicht gibt es irgendwelche Fügungen, irgendwelche Bewegungen noch, dass das Ganze doch irgendwie noch zu einem guten Ausgang kommt. Meinst du, dass da noch eine Restchance ist? Also, ich meine, es klingt nicht gut, wirklich. Also ich meine, einige Leute haben auch gesagt, dass eine Frau so zutiefst in ihrem weiblichen Stolz verletzt sein kann wegen dem Vaterschaftstest. Nur ich denke, das ist doch eigentlich kein Grund, eine Beziehung deswegen aufzugeben. Nein, das finde ich nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich finde, wenn das alles wirklich gut wäre, und dann hätte sie gesagt, ja okay, komm, dann gab es irgendwelche Irritationen, wir machen den Test und dann ist es in Ordnung. Und ich möchte noch was dazu sagen, das Ätzende ist ja normalerweise der Kindesunterhalt. Mhm. Wenn die jetzt nicht weiß, wer der Vater ist, also sie weiß, von mir kommt der Vaterschaftstest, das weiß sie. Weiß sie jetzt, dass da ein gewisses Restrisiko gibt, dann müsste, und ich kann nachweisen, dass ich nicht der Vater bin, muss sie ja den Test bezahlen. Mhm. Und dann kriegt die immer noch keinen Unterhalt. Mhm. Das heißt, das Schlimme daran ist, das muss man eigentlich sich auch mal klar machen, wahrscheinlich gibt sie deswegen keinen Vater an, aus Angst vor dem Ergebnis, aber solange sie auch keinen Vater angibt, hat sie auch keinen Rechtsanspruch auf den Kindesunterhalt. Völlig, ja, ich verstehe. Also das sind Sachen, ne? Das sind Sachen. Lieber Klaus. Ja. Geh erstmal ein bisschen auf Distanz und vielleicht entwickelt sich doch noch irgendetwas Gutes. Hoffen wir das mal. Gut. Schöne Grüße nach Berlin. Ja, danke dir. Tschüss. Tschüss, Domian. Kerstin, 28 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Kerstin. Um was geht's? Es geht um meine Tochter Lisa. Und zwar, meine Tochter ist von meinem Ex-Lebensgefährten misshandelt worden. Also von dem Vater des Kindes? Nein. Ich hatte einen neuen Lebensgefährten. Mhm. Es hat also eben halt mit der Beziehung zwischen dem leiblichen Vater und mir nicht mehr so geklappt und wir haben gesagt, wir trennen uns. Ja. Und haben aber gesagt, wir sind schließlich Eltern und wir sind einfach für die Kleine auch weiterhin da. Mhm. Und ich habe dann im Februar letzten Jahres über eine Partnervermittlung jemand Neues kennengelernt. Ja, wie alt? 38. Ja. Ja, mittlerweile jetzt 39. Und ja, so am Anfang war das auch alles ganz klasse. Er wusste auch direkt von Anfang an, dass ich halt ein Kind habe. Und wie alt ist Lisa? Lisa ist 2,5. Mhm. Und das war für ihn auch alles eigentlich überhaupt kein Thema. Und ja, wir hatten dann, wie gesagt, auch recht guten Kontakt. Zwischendurch kamen dann doch mal Streitigkeiten, wo wir dann gesagt haben, nee, jetzt ist wohl besser, wenn wir uns jetzt erstmal nicht sehen. Und ich habe dann selber im Mai diesen Jahres den Kontakt wieder aufgenommen gehabt, wo wir auch nochmal über einiges gesprochen hatten. Und wir waren dann auch zwischendurch, waren wir dann auch mal bei ihm zu Hause gewesen, also mit der Kleinen zusammen, die hatte ich dann auch mitgenommen. Mhm. Und ja, angefangen hat das Ganze dann eigentlich, ja. Du hast du gerade am Anfang gesagt, er hätte das Kind missbraucht, ja, misshandelt. Ganz schwer, auf aller Stimme. Was hat er gemacht? Ein zweijähriges kleines Mädchen? Ja, er hat, und zwar fing das Ganze eigentlich damit an, das war Ende August, wo wir dann nochmal zu ihm gefahren sind für gut eine Woche. Und die Kleine gerade erst anfing so mit Toilette, also selber auf die Toilette zu gehen und alles. Und das hat eigentlich, ich habe es mit ihr super auf die Reihe bekommen. Und wie wir dann halt dann bei ihm waren, wir saßen auf der Couch und da hatte er sie irgendwas fragen wollen und da guckte sie ihn nur an, fing an zu weinen und da sagte er dann nur zu ihr, du weißt, wo gebratscht wird, wenn du bratschen willst, dann geh ins Badezimmer. Und dann ist sie aufgestanden, ist ins Badezimmer gegangen und hatte auch keine Windel an und stand vor der Badewanne im Badezimmer. Und dann hatte sie Pipi gemacht. Klar, irgendwo denke ich auch aus Angst. Und dann ist er hinterher und hat das halt gesehen. Mhm. Und dann sagte er nur zu mir, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich sag, was ist denn? Ja, die hat vor die Wanne gepisst und das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich sag, Mensch, ich sag, Micha, ich sag, sie fängt doch jetzt gerade erst mal an. Mhm. Ich sag, sie ist doch erst 2,5. Mhm. Das kann ja wohl alles nicht wahr sein. Und dann hat er sie genommen, hat mich aus dem Badezimmer rausgeschickt und hat die Türe zugemacht und hat meine Tochter kalt abgeduscht. Er hat sie unter die kalte Dusche gestellt. Und ich habe die Tür aufgemacht. Ich sag, was machst du denn da? Ich sag, geh raus, sonst knall ich dir auch noch ein paar. Das ist eine Sache zwischen mir und der Kleinen. Ich sag, bitte? Ich sag, was soll das? Ich sag, hör auf. Ich sag, was machst du denn da? Und er hat immer nur wieder gesagt, hau ab und geh raus und sonst hau ich dich auch noch. Und er hat mir selber also auch noch Schläge angedroht. Mhm. Und ich musste und ich stand da wie gelähmt. Ich war einfach nur fertig. Ich habe nur gedacht, wie kann er nur? Vor der Badezimmertür. Und hat das kleine Mädchen kalt abgeduscht? Er hat sie kalt abgeduscht. Und dann? Ja. Und dann ist er hergegangen und sie musste sich dann im Wohnzimmer auf den Deckel stellen. Zur Strafe eben halt. Und dann hat sie sollte dann zum Aquarium gucken und dann hat sie zwischendurch auch immer wieder zu mir rüber geguckt und dann hat er gesagt, du lässt die jetzt in Ruhe, du reagierst da jetzt nicht drauf. Ich sag, Micha, ich sag, Mensch, verdammt nochmal, ich sag, lass sie doch in Ruhe. Ich sag, wieso hast du sie da spätestens nicht genommen und bist gegangen? Ich hatte Angst. Ich hatte wahnsinnige Angst, weil er mir selber gesagt hat, das war länger her, da hat er mir selber gesagt, dass er Kampfsport gemacht hat und geboxt hat und er sich immer wieder auch vor mich aufgebaut hat und mir selber auch Schläge angedroht hat. Gab es da noch was Schlimmes in dem Wohnzimmer, was passiert ist? Hat er das Kind noch geschlagen oder irgendwas? Er hat einen Schlappen genommen gehabt und hat dann immer wieder ihr ins Gesicht geschlagen. Er hat immer wieder ins Gesicht geschlagen. Und dann und du hast daneben gesessen? Ich habe da sie gesetzt und ich habe sie nicht geschützt. Ich habe sie einfach nicht geschützt. Weil du Angst hattest, dass er... Ja, ich hatte einfach nur Angst, weil er mir immer wieder Schläge angedroht hat. Ja. Und jetzt ist die Kleine seit Donnerstag in der Pflegefamilie, aber ich habe die Kinderpsychologin aus der Klinik, die hat es mir ermöglicht, dass ich zwischendurch zu ihr konnte. Wie endete denn das? Er hat das kleine Kind mit dem Schuh ins Gesicht geschlagen, mit dem Schlappen. Und wann hört es auf? Und wie seid ihr denn da weggekommen? Es war so, dass sie freitags ist sie, sie hat den Donnerstag über, sie hat nur geschlafen, sie war nur müde, sie wollte nur schlafen. Und dann ist sie freitags sie hat bis Freitagabend eigentlich überzwischen. Nein, nein, nein, aus der Situation. Ich sehe euch immer noch da in dem Wohnzimmer sitzen. Der schlägt das Kind. Du gehst nicht dazwischen. Wann seid ihr denn aus der Wohnung rausgekommen? Das war Freitagabend. Und zwar ist das dadurch gekommen. Wie lange dauerte das denn noch, das ganze Martyrium? Das waren gut 3 Tage. Aber ihr wart 3 Tage bei dem in der Wohnung? Ja, wir waren 3 Tage da, weil er war immer da. Er war immer da und ich hatte keine Möglichkeit, irgendwo irgendwas anzurufen, irgendwo zu Nachbarn zu gehen. Gar nichts. Und er hat mir auch immer wieder Schläge angedrückt. Also 3 Tage und 3 Nächte wart ihr in den Händen dieses Mannes? Ja. Und hat während dieser Zeit dann nochmal das Kind geschlagen? Das war, ja, im Endeffekt den Mittwoch, ja, den Donnerstag, Gott sei Dank nicht mehr, weil sie den Donnerstag über wirklich, sie war nur müde und wollte nur schlafen. Es war eigentlich Dienstag und Mittwoch ganz extrem. So, und wir sind, ich muss das Ganze erstmal richtig verstehen, Kerstin, 3 Tage. Nach 3 Tagen seid ihr dann irgendwie rausgekommen? Ja. Wie? Und zwar ist die Kleine freitagsabends, ist sie aufgestanden und wollte noch was trinken. Und stand im Wohnzimmer an der Couch und hat sich festgehalten. Und da hat er nur zu ihr gesagt, lass mal die Couch los, weil er wollte wissen. Weil sie hatte eiskalte Hände, eiskalte Füße und hat dann nur zu ihr gesagt, lauf auf der Stelle auf und ab, damit der Kreislauf wieder hochkommt und sie kann nicht so viel liegen und schlafen. Und auf einmal ist sie im Wohnzimmer einfach umgekippt. Sie ist einfach umgekippt wie so ein kleiner nasser Sack. Und da habe ich nur gesagt, ich sag verdammt nochmal, ich sag, guckst, siehst du das denn nicht? Und dann habe ich die Kleine nur angezogen und dann habe ich direkt noch in der Klinik angerufen und dann sind wir, dann hat er... Ach, das hat er dann, ihr seid dann in eine Klinik gegangen, ja, und er hat dem dann auch zugestimmt, dass er hat dich dann gehen lassen, er so ein Kind. Er hat mich da hingefahren und das Schlimme an der ganzen Sache. So, jetzt pass auf, eine allererste Frage. Hast du ihn angezeigt? Er sitzt in Untersuchungshaft, aber gegen mich läuft natürlich auch eine Anzeige. Weil ich nicht in der Lage war, in dem Moment mein Kind richtig zu schützen. Wer hat dich angezeigt? Und zwar war die Kripo, die war montags im Krankenhaus. Mhm. Die kamen dann. Das Kind liegt jetzt im Krankenhaus auch? Nee, sie ist... Nee, du hast gerade gesagt, in der Pflegefamilie, genau. In der Pflegefamilie, seit Donnerstag, ja. Und die Kripo kam dann montags ins Krankenhaus und... Ja, dann haben sie natürlich auch eine Aussage gemacht und der Polizeibeamte sagte dann halt zu mir, dass gegen mich auch eine Anzeige läuft, weil ich einfach in dem Moment nicht in der Lage war, mein eigenes Kind zu schützen. Jetzt muss ich dich auch, das erscheint mir natürlich auch irgendwo ein bisschen seltsam, Kerstin. Ja. Sag ich dir auch, wenn man 3 Tage, war das eine Wohnung oder ein Haus? Nein, eine Wohnung. Das heißt, da gab es Nachbarn, unten, oben, rechts und links. Ja, richtig. Ja. Wenn man 3 Tage, in so einer Situation lebt und sieht, wie das eigene Kind so misshandelt wird, leuchtet es mir ehrlich gesagt auch nicht so richtig ein, dass du nicht irgendetwas hättest tun können. Dass du nicht hättest fliehen können, schreien können, dass du auch vielleicht deine eigene Gesundheit hättest aufs Spiel setzen können, um das Kind zu schützen, um auf euch aufmerksam zu machen. Ich bin jetzt selber auch in Therapie, um natürlich auch der ganzen Sache. Ich war in dem Moment wirklich, ich war wie gelähmt. Irgendwo, mein Kopf war zu. Ich habe irgendwie nichts mehr denken können, gar nichts mehr. Und ich bin jetzt selber... Aber wenn man doch sieht, wenn das ein 2-jähriges Kind mit dem Schuh ins Gesicht geschlagen wird, dann mobilisieren sich doch alle Kräfte. Und wenn der Typ noch so ein Kampfsportler ist, dass man sich... Ich hatte in dem Moment nur Angst, weil er mir gesagt hat, dass er gewisse Schläge kann oder kennt, wo er einen auch für eine gewisse Zeit außer Gefecht setzen kann. Und davor hatte ich wirklich wahnsinnige Angst, dass er da wirklich dann so zuhaut, dass ich selber dann auch noch in der Ecke liege. Wie geht es denn der Kleinen gesundheitlich, weißt du das? Ich habe am Donnerstag war ich auch noch mal bei ihr gewesen im Krankenhaus und sie hat Wasser in den Hirnzwischenräumen gehabt. Sie hat jetzt einen Schlauch liegen und ja gut, im Endeffekt den Umständen entsprechend, aber sie ist so, sie weiß noch sehr viel, also so ja, von Familie und. Sie hat mir auch noch vieles erzählt und das war für mich irgendwo eine Erleichterung. Also du hast jetzt einen irren Ballast auf dir. Einmal das, das Unglück, dass das Kind weg ist. Dann das schlechte Gewissen, dass du irgendwie sagst, ich hätte vielleicht doch was tun müssen, aber ich konnte doch nichts tun. Genau. Und du hast jetzt auch noch die Anzeige im Hals. Mhm. Hast du Leute, die dir helfen? Im Moment eigentlich niemanden. Aber du müsstest wirklich jemanden haben. Egal, ob du, wir wollen die Schuldfrage erstmal ganz zur Seite schieben. Ich will darüber auch nicht urteilen. Im ersten Moment klingt das vielleicht so ein bisschen, aber wir können uns alle nicht vorstellen, in welcher Not du warst und vielleicht auch in welcher Todesangst du da gelebt hast. Ich will darüber nicht urteilen und das steht uns, glaube ich, auch nicht so zu. Ich finde es sehr wichtig, dass du Unterstützung und Hilfe kriegst im Moment für all das, was da jetzt um dich herum geschieht. Und deswegen möchte ich das Gespräch jetzt in der Öffentlichkeit hier abbrechen und möchte gern, dass du darüber ausführlichst mit meiner Psychologin Anna jetzt redest. Danke, gerne. Ja, das machen wir. Das halte ich wirklich für ausgesprochen wichtig. Dankeschön. Kerstin, du legst auf und die Anna ruft dich gleich zurück. Alles klar, okay. Okay, alles Gute. Silke, 24 Jahre alt. Halt, wo ist sie? Hier ist sie. Hallo Silke. Ja, hallo. Hallo Silke. Um was geht's bei dir? Ja, und zwar hatte ich vorhin gehört, dass es auch um Unfälle ging in der freien Sendung und ich bin in meiner Stadt tätig in der Freiwilligen Feuerwehr. Ja. Aber erst seit 2,5 Jahren. Mhm. Und vor 4 Wochen war hier aus so einer, ja, Stadt kann man ja fast nicht sagen, auf einer kleinen Straße hier war ein schwerer Unfall, war auch in den Medien. Und zwar war das ein schwerer Verkehrsunfall mit 3 Jugendlichen, 19, 20 und 21. Und die sind bis auf der hinten saß, also Fahrer und Beifahrer sind komplett verbrannt. Und hinten der hat also noch aus dem brennenden Fahrzeug lebend gehangen, als sie ankamen. Und es wurde zwar vorher noch versucht, den rauszuziehen von den Ersthelfern vor Ort, die Anwohner, die da gewohnt haben, oder die ja jetzt auch noch wohnen. Und ja. Und du warst mit so einem schweren Unfall zum ersten Mal konfrontiert. Genau. Ja, und du hast das dann wirklich ganz, ganz nah miterlebt und musstest selbst auch mit zupacken und handeln. Ja. Handeln nur indirekt, weil ich in zweiter Reihe stand, weil wir waren zwar wenig Leute, aber die wirklich noch nicht so lange bei der Feuerwehr waren und wir waren viele, die nicht lange in der Feuerwehr waren bei dem Einsatz, die sollten eigentlich nur in der zweiten Reihe agieren. Ja. Aber man kriegt schon vieles mit. Dennoch hast du alles gesehen, ne? War denn eigentlich gleich klar, dass die beiden vorderen Insassen schon verstorben waren? Sah man das? War das so eindeutig? Ja, weil das waren nur noch die blanken Schädel. Beifahrer und Beifahrer. Was sicherlich, wenn man das zum ersten Mal sieht, auch ein ungeheuer schlimmer Eindruck ist, nicht wahr? Ja, aber ich hätte es mir, hört sich vielleicht blöd an, viel schlimmer vorgestellt. Viel schlimmer fand ich halt, dass der hinten noch lebend raushing. Ja, weißt du was aus dem Jungen geworden ist? Ja, der ist noch am selben Abend verstorben. Der ist auch noch verstorben. War er bei Bewusstsein noch, als er raushing aus dem Auto brennend? Wir spekulieren nicht. Also er hat wohl noch geschrien, aber das kann wohl auch unter Ohnmacht gewesen sein. Was hat dieser Eindruck und dieser Einsatz jetzt mit dir gemacht? Kannst du das sagen, mit deinem Empfinden, mit deiner Psyche? Da die alle unter Alkoholeinfluss standen, für so Leute kein Mitleid empfinde. Oh, so hart urteilst du. Ja, mir tun die Leute leid, die halt helfen mussten und nicht helfen konnten, weil die Leute müssten sich im Klaren darüber sein, wenn ich mit Alkohol fahre, was passieren kann. Trotz der Schwere oder auch der Schwierigkeit dieses Einsatzes sagst du, ich mache das auf jeden Fall weiter, auch wenn ich vielleicht irgendwann mit noch grauenhafteren Bildern konfrontiert werde. Ja, viel mehr Grauen und Grauenhafteres gibt es ja kaum. Also es gibt schon was, aber das war schon mit das Schlimmste. Ich habe übrigens hohen Respekt vor Leuten wie dir, die ihr solche Arbeit leistet. Und ich glaube, man muss schon doch seelisch sehr stabil sein, um da nicht aus der Bahn geworfen zu werden, wenn man so etwas erlebt. Ja, das stellt sich ja noch raus. Also bis jetzt verpacke ich das eigentlich ganz gut. Es sind erst 4 Wochen her, ne? Ja, genau. Ja. Es ist leider die Sendung vorbei, Silke. Ja, sehe ich schon. Aber du bist dennoch drangekommen, worüber ich mich freue und wünsche dir alles Gute und vor allen Dingen auch alles Gute und viel Kraft für diese Arbeit, die du da leistest. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Ja, danke. Tschüss. In der Technik heute Nacht Gundel Blendin. Wir sind morgen wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und ab 0 Uhr könnt ihr auch morgen, wie immer, bei uns anrufen, unter der bekannten Telefonnummer. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Tschüss.